Entweder mit Rot-Grün ein weiterer schleppender Umgang von notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Denken Sie doch nur an das Theater zwischen Rot und Grün bei den biometrischen Merkmalen in den Ausweisen und Pässen. Was ist denn so schlimm daran, neben einer Fotografie noch einen Fingerabdruck zu haben? Sie sollten sich endlich bewegen. Oder aber konsequentes Verhalten in der inneren Sicherheit und eine vernünftige, ich sage das in allem Ernst, Verknüpfung von innerer und äußerer Sicherheit im Zuge unserer Erfahrungen mit dem schrecklichen Terrorismus. Das ist die Alternative im Bereich der inneren Sicherheit. Und meine Damen und Herren, auch wenn Sie mit noch so treuen Augen, Herr Clement, hier über die Zuwanderung sprechen, Sie wissen doch, wie es ist. Die Menschen im Lande wissen, dass Ihr Gesetz eben keine Begrenzung von Zuwanderung bietet. Und die Menschen im Lande wissen, dass Herr Schily am Anfang dieser Legislaturperiode gesagt hat, einen Satz, den hätte ich gar nicht gesagt, regen Sie sich doch nicht auf. Das Maß des Zumutbaren ist überschritten. Und Sie wissen, dass spätestens nach Pisa, doch in Deutschland völlig klar ist, bevor wir neue Zuwanderung haben, müssen wir erst einmal die Integration der bei uns lebenden ausländischen Kinder verbessern, meine Damen und Herren, Sie haben keine einzige Mark vorgesehen, um das Problem zu beseitigen, dass hier in Berlin-Kreuzberg 40% der ausländischen Kinder und Jugendlichen weder einen Schulabschluss haben noch einen Berufsabschluss. Und dann trotzdem reden Sie über mehr Zuwanderung. Mit uns haben Sie die Alternative. Wir werden das ändern. Dieses Gesetz wird so nicht in Kraft treten. Ich habe mich gefreut, dass die FDP auch was ändern will. Und so wird Deutschland ein anderes Zuwanderungsgesetz bekommen ab dem 22. September. Und deshalb wird es eben eine Richtungsentscheidung sein und auch eine Richtungsentscheidung in der Außenpolitik. Nämlich über die Frage, wie vertreten wir besser deutsche Interessen? Durch emotionales Geschrei auf deutschen Marktplätzen oder durch eine Haltung, Freundschaft und Kooperation und Vertretung deutscher Interessen zusammen mit Verbündeten und Freunden auf dieser Welt? Wir entscheiden uns für den zweiten Weg, meine Damen und Herren. Und diese 5 Punkte, die markieren die Alternative. Und über die können die Menschen am 22. September entscheiden.